Abschnitt 15 aus Das Rote Zimmer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. 15. Kapitel. Theatergesellschaft Phoenix. Am folgenden Tag erwachte Renjelm spät am Mittag in seinem Hotelbett. Die Erinnerungen an die verflossene Nacht stiegen wie Gespenster auf und umgaben sein Bett am hellen Sommertag. Er sah das hübsche, mit Blumen reich geschmückte Zimmer, in dem die Orgie stattgefunden hatte, mit den geschlossenen Fensterläden. Er sah die 35-jährige Schauspielerin, der eine Nebenbuhlerin zu Mutterrollen verholfen hatte. Sie tritt ein, in Verzweiflung und in Wut über neue Beschimpfungen, berauscht sich und legt die Füße aufs Sofa. Und als es zu warm im Zimmer wird, knöpft sie das Mieder ebenso sorglos auf, wie ein Herr nach einem starken Essen die Weste öffnet. Dort flattert der alte Komiker, der das Liebhaberfach früh hatte verlassen müssen und nach einer kurzen Blütezeit zu Anmelderollen herabgesunken war. Jetzt unterhält er die Kleinbürger mit seinen Liedern und vor allem mit seinen Erzählungen von seiner großen Zeit. Mitten in den Rauchwolken und Rauschbildern aber sieht Renjelm die junge 16-Jährige, die mit tränenden Augen anlangt und dem finstern Fahrlander erzählt, wie der große Direktor ihr wieder schimpfliche Anträge gemacht und bei ihrer Weigerung geschworen habe, sich dadurch zu rächen, dass sie künftighin nur Dienstmädchenrollen bekomme. Und er sieht Fahrlander, wie er die Sorgen und Klagen aller entgegennimmt und sie anbläst, dass sie verschwinden. Wie er alles, Beleidigungen, Demütigungen, Eselstritte, Unglücksfälle, Not, Elend und Jammer in ein Nichts auflöst. Wie er seine Freunde belehrt und ermahnt, nichts zu überschätzen. Am wenigsten ihre Sorgen. Immer wieder aber sieht er die kleine 16-Jährige mit dem unschuldigen Gesicht, deren Freund er geworden und von der er beim Abschied einen Kuss bekommen, einen heftigen, leidenschaftlichen Kuss. Allerdings erinnerte sich jetzt sein heißer Kopf, wenn er aufrichtig war, dass es ihm etwas unerwartet gewesen. Aber wie hieß sie doch? Er erhebt sich, um nach der Wasserkaraffe zu greifen und kriegt ein kleines Taschentuch mit Weinflecken in die Hand. Ah, da steht's mit Zeichentinte unauslöschlich geschrieben. Agnes. Er küsst es auf der reinsten Stelle zweimal und steckt es in seinen Koffer. Darauf kleidet er sich sorgfältig an, um zur Direktion des Theaters zu gehen, die am sichersten zwischen 12 und 3 zu treffen ist. Um sich nichts vorwerfen zu müssen, ist er um 12 Uhr auf der Direktion, trifft aber nur einen Aufwärter, der ihn nach seinem Anliegen fragt und ihm seine Dienste anbietet. Renjelm hält das nicht für nötig, sondern fragt, ob der Direktor zu sprechen ist. Da erfährt er, dass der Direktor sich augenblicklich in der Fabrik befindet, aber im Laufe des Vormittags herkommt. Renjelm glaubt, Fabrik sei ein familiärer Name fürs Theater, erfährt aber, dass der geschäftsführende Direktor eigentlich eine Streichholzfabrik betreibt. Sein Schwager, der Kassierer, sitze im Postamt und pflege nicht vor 2 Uhr zu erscheinen, dessen Sohn, der Sekretär, sei auf dem Telegrafenamt beschäftigt und deshalb niemals sicher anzutreffen. Da der Aufwärter aber Renjelms Anliegen zu verstehen glaube, übergebe er ihm in seinem eigenen und im Namen des Theaters ein Exemplar der Statuten des Theaters. Damit könne sich der junge Debütant die Zeit vertreiben, bis einer der Herren anlange. Renjelm wappnete sich also mit Geduld und setzte sich ins Sofa, um zu studieren. Als er das Reglement durchgelesen hatte, war die Uhr erst 12:30. Dann plauderte er mit dem Aufwärter bis 12:45. Darauf setzte er sich hin, um den ersten Paragraphen der Statuten zu ergründen. Das Theater ist eine moralische Anstalt, darum sollen die Mitglieder sich der Gottesfurcht, der Tugend und guter Sitten befleißigen. Er drehte die Phrase hin und her und suchte sie in rechte Beleuchtung zu bringen, ohne dass es ihm gelang. Wenn das Theater eine moralische Anstalt ist, so brauchen doch die Mitglieder, die ja neben Direktor, Kassierer, Sekretär, Maschinen und Dekorationen die Anstalt bilden, sich nicht erst aller der schönen Dinge, wie sie nun heißen mögen, zu befleißigen. wenn man geschrieben hätte, das Theater ist eine unmoralische Anstalt und darum. Ja, dann wäre ein Sinn darin. Das aber war sicher nicht die Ansicht der Direktion. Er dachte an Hamlets Worte, Worte. Er erinnerte sich aber sofort, dass es alt sei, Hamlet zu zitieren und dass man seine Gedanken mit eigenen Worten ausdrücken solle. So wählte er denn und blieb dabei stehen, dass es Geschwätz sei, verwarf es aber wieder, weil das nicht originell war. Doch das war das Original auch nicht. Paragraph 2 half ihm dann, eine Viertelstunde mit Betrachtungen über den Text zu vertreiben. Das Theater ist keineswegs zum Vergnügen da, nicht bloß zur Lust. Hier stand, das Theater ist nicht zum Vergnügen da, und hier stand, das Theater ist nicht ausschließlich zum Vergnügen da. Also ist es auch zum Vergnügen da. Darauf überlegte er, wann einem das Theater Vergnügen macht. Ja, es war ein Vergnügen, wenn man Kinder, besonders Söhne, ihre Eltern um Geld betrügen sah. Zumal, wenn die Eltern sparsam, gutmütig und verständig sind. Ferner, wenn Frauen ihre Männer betrügen. Besonders ist das ein großes Vergnügen, wenn der Mann alt ist und die Hilfe seiner Frau nötig hat. Drittens erinnerte er sich, dass er über zwei alte Männer sehr gelacht hatte, die beinahe den Hungertod gestorben waren, weil ihr Geschäft zurückging, und dass man noch heute darüber in dem Stück eines klassischen Dichters lachte. Es kam ihm auch wieder in den Sinn, dass er sich an dem Unglück eines älteren Mannes geweidet hatte, der das Gehör verloren, und dass er zusammen mit 600 anderen Menschen sich aufs Höchste über einen Pfaffen amüsiert hatte, der auf natürlichem Weg die Verrücktheit, in die ihn seine Enthaltsamkeit gebracht, zu kurieren suchte, und besonders über die Heuchelei, mit der er sein Ziel zu erreichen wusste. Worüber lachte man also, fragte er sich. Und da er weiter nichts zu tun hatte, so versuchte er darauf zu antworten. Über Unglück, Not, Elend, Laster, Tugend, über die Niederlage des Guten, den Sieg des Bösen. Dieses Resultat, das ihm zum Teil neu war, brachte ihn in gute Laune, und er fand an diesem Spiel der Gedanken ein großes Vergnügen. Da die Direktion noch nichts von sich hören ließ, fuhr er im Spielen fort, und ehe 5 Minuten vergangen waren, kam er zu dem Resultat: In der Tragödie weint man über genau dasselbe, über das man in der Komödie lacht. Da aber blieb er stehen, denn hereinstürmte der große Direktor, stürmte an Renjelm vorbei, ohne sich es merken zu lassen, dass er ihn sah, und stürzte in ein Zimmer links, von wo man einen Augenblick darauf eine Klingel hörte, die von kräftiger Hand geschüttelt wurde. Der Aufwärter brauchte nur eine halbe Minute, um hineinzugehen und mit der Erklärung, wieder rauszukommen, seine Hoheit empfange. Als Renjelm eintrat, hatte der Direktor bereits abgeprotzt und seinen Mörser in einen so großen Winkel gerichtet, dass er unmöglich den Sterblichen sehen konnte, der zitternd eintrat. Er musste ihn aber gehört haben, denn er fragte sofort in einem beleidigenden Ton, was gefällig sei. Renjelm erklärte, er wünsche ein Debüt. »Was? Großes Debüt, großer Enthusiasmus! Haben Sie ein Repertoire, Herr? Hamlet, Lear, Richard Sheridan gespielt, 10-mal hervorgerufen nach dem 3. Akt, was? Hä?« »Ich bin noch nie aufgetreten.« »Ach so, das ist was anderes.« Er setzte sich in einen versilberten Sessel von blauer Seide, und sein Gesicht legte eine Maske an, als solle er eine der Biografien des Suetonius illustrieren. »Darf ich Ihnen meine aufrichtige Meinung sagen? Was? Lassen Sie die Karriere.« »Unmöglich.« »Ich wiederhole, lassen Sie die Karriere. Es ist die schrecklichste von allen. Die ist so voller Demütigungen, Unannehmlichkeit, Nadelstichen, Dornen, die Ihnen, Herr, glauben Sie mir, das Leben so verbittern werden, dass Sie wünschen, Sie wären nie geboren.« Er sah wirklich glaubwürdig aus. Renjelm aber war unerschütterlich in seinem Entschluss. »Nun, dann merken Sie auf meine Worte. Ich rate Ihnen feierlich ab und erkläre die Aussichten für so schlecht, dass Sie vielleicht mehrere Jahre Statist sein können. Bedenken Sie und kommen Sie dann nicht zu mir und beklagen Sie sich. Diese Karriere ist so höllisch schwer, Herr, dass Sie sie niemals einschlügen, wenn Sie wüssten, wie schwer sie ist. In eine Hölle kommen Sie, glauben Sie mir. Ich habe gesprochen. Es waren verlorene Worte. Wollen Sie dann nicht lieber ein Engagement ohne Debüt annehmen? Da ist das Risiko nicht so groß. Ja, natürlich, das hatte ich gar nicht erwartet. Dann unterschreiben Sie bitte diesen Kontrakt. 1200 Kronen Gage und zweijähriger Kontrakt. Ist das gut? Er nahm unterm Löschpapier einen ausgeschriebenen und von der Direktion unterzeichneten Kontrakt hervor und gab ihn Renjelm. Dem war von den 1200 Kronen schwindlig geworden und er unterschrieb den Vertrag, ohne ihn anzusehen. Als das geschehen war, reichte ihm der Direktor seinen großen Mittelfinger mit dem Karneolring und sagte: Willkommen. Dabei zeigte er das Zahnfleisch des Oberkiefers und das gelbe und blutunterlaufene weiße Zweieraugen mit seifengrüner Iris. Und damit war die Audienz aus. Renjelm aber, dem das Ganze etwas zu schnell gegangen war, blieb noch und nahm sich die Freiheit zu fragen, ob er nicht warten solle, bis die Direktion versammelt sei. Die Direktion, legte der große Tag Goethe los, das bin ich, hat er was zu fragen, so wende er sich nur an mich. Will er einen Rat haben, so wende er sich an mich. An mich, ja, an niemand anders. So, marsch! Es sah aus, als sei Renjelms Rockschoß an einem Nagel hängen geblieben, gerade als er hinausgehen wollte. Denn so plötzlich blieb er auf einmal stehen und drehte sich um, um zu sehen, wie die letzten Worte aussahen. Aber er erblickte nur das rote Zahnfleisch, das einem Foltergerät glich und das mit Blut marmorierte Auge. Weshalb er keine Lust verspürte, eine Erklärung zu fordern, sondern nach dem Ratskeller eilte, um Mittag zu essen und Falander zu treffen. Falander saß bereits an seinem Tisch, ruhig und gleichgültig, als sei er auf den allerschlimmsten Schlag bereit. Er war also nicht erstaunt, dass Renjelm engagiert war, wenn er auch bedeutend finsterer wurde, als er es hörte. »Wie fandest du sonst den Direktor?«, fragte Falander. Ich dachte, ihm eine Ohrfeige zu geben, wagte es aber nicht. Das wagt die Direktion auch nicht. Und darum herrscht er allein. Du wirst immer sehen, dass die Rohheit herrscht. Du weißt, dass er auch Dramatiker ist. Ich hab's gehört. Er macht eine Sorte historischer Schauspiele, die immer Beifall haben. Und das kommt daher, dass er Rollen schreibt, statt Charaktere zu zeichnen. Er bringt die Applausstellen bei den Abgängen an und treibt Wucher mit dem sogenannten vaterländischen Gefühl. Übrigens können seine Figuren nicht sprechen, sondern sie zanken. Männer und Frauen, Alte und Junge, alle. Deshalb heißt sein bekanntes Stück König Gustavs Söhne mit Recht historischer Zank in 5 Auftritten. Denn es ist keine Handlung da, sondern förmliche Auftritte, Familienauftritte, Straßenauftritte, Reichstagsauftritte und so weiter. Statt Antworten gibt man einander Seitenhiebe, die keine Szenen, sondern den schrecklichsten Spektakel hervorrufen. Statt des Dialogs hat er Wortwechsel, in dem man sich gegenseitig beschimpft, und die höchste dramatische Wirkung üben Handgreiflichkeiten aus. Die Kritik sagt, er sei groß in der Schilderung historischer Charaktere. Wie hat er denn Gustav Vasa in dem erwähnten Stück geschildert? Als einen breitschultrigen, langbärtigen, großschnauzigen, unbändigen und armstarken Kerl. Unter anderem schlägt er auf dem Reichstag von Westeros einen Tisch entzwei und zertritt in Vadstena eine Türfüllung. Einmal aber sagte die Kritik, seine Stücke hätten keinen Sinn. Da wurde er böse und nahm sich vor, Sittenkomödien mit Sinn zu schreiben. Er hatte einen Jungen, der die Schule besuchte. Das Ungeheuer ist verheiratet und sich schlecht aufführte, so dass er Schläge kriegte. Sofort schrieb der Vater eine Sittenkomödie, die die Lehrer abkonterfeite und zeigte, wie unmenschlich die Jugend jetzt behandelt wird. Ein andermal wurde er gerecht kritisiert und sofort schrieb er eine Sittenkomödie, in der er die liberalen Zeitungsschreiber der Stadt darstellte. Aber ich will ihn in Frieden lassen. Aber warum hasst er dich? Weil ich auf einer Probe sagte Don Pasquale, obgleich er erklärt hatte, es heiße Pascal. Resultat, mir wurde bei Geldstrafe auferlegt zu sagen, wie er befahl. Dabei sagte er, es möge auf der ganzen Welt heißen, wie es wolle. Hier aber müsse es Pascal heißen, denn so heiße es. Wo kommt er her? Was ist er gewesen? Kannst du nicht sehen, dass er Stellmachergesell gewesen ist? Wenn er aber wüsste, dass du es weißt, so vergiftet er dich. Um aber von ganz was anderem zu sprechen, wie befindest du dich nach dem gestrigen Tag? Ausgezeichnet, ich habe ganz vergessen, dir zu danken. Na, lass es gut sein. Und du hast das Mädchen gern, Agnes? Ja, ich habe sie sehr gern. Und sie ist in dich verliebt? Das passt gut, nimm sie. Ach, wie du schwatzest, heiraten können wir uns noch nicht. Wer hat gesagt, dass ihr das tun sollt? Was meinst du denn? Du bist 18 Jahre, sie ist 16. Ihr liebt euch. Wenn ihr einig seid, so ist doch nur das Allerprivateste übrig. Ich verstehe dich nicht. Forderst du mich zu einer schlechten Handlung auf? Ich fordere dich auf, den großen Stimmen der Natur zu gehorchen und nicht der dummer Menschen. Wenn die Menschen euer Benehmen verwerfen, dann ist's Neid und die Moral, die sie sich leisten, das ist ihre Bosheit, die eine passende, präsentable Form angenommen hat. Hat euch die Natur nicht schon mehrere Jahre zu ihrem großen Fest geladen, das eine Freude der Götter ist, aber ein Entsetzen der Gesellschaft, die fürchtet, Alimente zahlen zu müssen? Warum rätst du uns nicht zur Heirat? Weil das ganz was anders ist. Man bindet sich nicht fürs Leben, nachdem man einen Abend beisammen gewesen. Und es ist nicht gesagt, dass der, der die Lust mitgemacht hat, auch das Leid durchmachen will. Die Ehe ist eine Angelegenheit der Seelen. Davon ist hier nicht die Rede. Übrigens brauche ich auch nicht zu etwas aufzufordern, das doch geschehen wird. Liebt euch in der Jugend, ehe es zu spät wird. Liebt euch wie die Vögel, ohne an Wohnungseinrichtung zu denken. Oder wie die Blumen der Klasse, die Diözia heißt. Du musst nicht so unehrerbietig von dem Mädchen sprechen. Sie ist gut, unschuldig und beklagenswert. Und wer etwas anderes zu sagen mag, der lügt. Hast du unschuldigere Augen als ihre gesehen? Ist nicht die Wahrheit selbst im Klang ihrer Stimme? Sie ist einer großen und reinen Liebe würdig, nicht solch einer, von der du sprichst. Und ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass du mir solch eine Zumutung stellst. Und das kannst du ihr sagen. Ich halte es für das größte Glück und die höchste Ehre, ihr einmal, wenn ich ihrer würdig bin, meine Hand anzubieten. Falander schüttelte den Kopf so heftig, dass sie die Schlangen ringelten. Ihrer würdig, deine Hand, was sagst du? Dabei bleibe ich. Das ist schrecklich, wenn ich dir sage, dass dieses Mädchen nicht allein aller der Eigenschaften, die du ihr zuerkennst, ermangelt, sondern sogar die entgegengesetzten besitzt. So glaubst du mir nicht, sondern kündigst mir die Freundschaft. Ja, das tue ich. Die Welt ist also so voll von Lügen, dass man einem Menschen nicht glaubt, wenn er die Wahrheit spricht? Wie kann man dir glauben, da du keine Moral hast? Da haben wir das Wort wieder. Ist das ein merkwürdiges Wort? Es beantwortet alle Fragen, schneidet alle Erörterungen ab, verteidigt alle Fehler. Eigene, aber nicht fremde, schlägt alle Widersacher nieder, spricht sowohl dafür wie dagegen, ganz wie ein Anwalt. Eben hast du mich damit geschlagen. Nächstes Mal schlage ich dich damit. Leb wohl, ich muss nach Hause, um 3 gebe ich Stunde. Leb wohl, Glück auf. Und Rynjelm war allein mit seinem Essen und seinen Betrachtungen. Als Falander nach Haus kam, zog er Schlafrock und Pantoffel an, als erwarte er ganz und gar nicht Besuch. Aber eine heftige Unruhe schien in ihm zu arbeiten, denn er ging im Zimmer auf und ab und blieb dann und wann hinter der Gardine stehen, um ungesehen auf die Straße zu blicken. Darauf trat er vor den Spiegel, knöpfte seinen Kragen ab und legte ihn auf den Sofatisch. Nachdem er wieder eine Weile auf und ab gegangen war, nahm er die Fotografie einer Dame aus einer Visitenkartenschale, legte sie unter ein gewaltiges Vergrößerungsglas und betrachtete sie, wie man ein mikroskopisches Präparat betrachtet. Bei dieser Arbeit saß er recht lange. Da hörte er Schritte auf der Treppe, schnell versteckte er die Fotografie, wo er sie hergenommen hatte, sprang auf und setzte sich an den Schreibtisch, der Tür den Rücken kehrend. Er war ins Schreiben vertieft, als ein Klopfen, 2 kurze und leise Doppelschläge an der Tür zu hören waren. »Herein«, rief Falander mit einer Stimme, die nicht einladend klang, sondern eher zu einer Ausweisung passte. Herein trat ein junges Mädchen von kleinem Wuchs, aber mit angenehmen Linien in ihrer Figur. ein feines, ovales Gesicht, von einem Haar umgeben, dessen Farbe von der Sonne gebleicht zu sein schien, denn es hatte nicht dieses entschiedene Blond, das angeboren ist. Die kleine Nase und der fein geschnittene Mund brachten ein munteres Spiel mit kleinen, schelmischen Kurven hervor, die ihre Form unaufhörlich veränderten, wie die Figuren im Kaleidoskop. Wenn sie zum Beispiel die Nasenflügel bewegte und der hellrote Knorpel sich wie ein Blatt eines Leberblümchens abzeichnete, zogen sich die Lippen auseinander und zeigten die Spitzen von sehr kleinen, geraden Zähnen, die, obgleich es ihre eigenen waren, doch zu gerade und zu weiß aussahen, um Vertrauen einzuflößen. Die Augen zogen sich in einem Winkel nach der Nasenwurzel hinauf und fielen dann gegen die Schläfen hinunter. Dadurch brachten sie einen beständig bittenden, elegischen Ausdruck hervor, der eine zauberische Disharmonie mit den untern, schelmischen Partien des Gesichts bildete. Die Pupille war unruhig und konnte in einem Augenblick so fein wie die Spitze einer Nähnadel werden und im nächsten Augenblick aufgesperrt werden und starren wie das Objektiv eines Nachtfernrohrs. Als sie eintrat, zog sie den Schlüssel aus und verriegelte die Tür. Falander saß noch und schrieb. »Du kommst heute spät, Agnes«, sagte er. »Ja, das tue ich«, antwortete sie trotzig, während sie den Hut abnahm und sich's bequem machte. »Ja, wir sind heute Nacht lange auf gewesen.« »Warum stehst du nicht auf und begrüßt mich? So müde darf man doch nicht sein.« »Ach, verzeih, ich hab's vergessen.« »Vergessen? Ich habe bemerkt, dass du dich seit einiger Zeit verschiedentlich vergisst.« »So? Seit wann hast du das bemerkt?« »Seit wann? Was meinst du? Bitte zieh den Schlafrock und die Pantoffel aus.« »Es ist heute das erste Mal, dass mir's geschehen ist, und du sagst seit einiger Zeit. Ist das nicht sonderbar? Sag.« »Du verhöhnst mich. Was ist dir? Du bist seit einiger Zeit so seltsam.« »Seit einiger Zeit? Da haben wir's wieder. Warum sagst du seit einiger Zeit?« »Weil gelogen werden soll.« »Warum soll gelogen werden?« »Beschuldigst du mich der Lüge?« »Und nein, ich scherze nur.« »Glaubst du, ich sehe nicht, dass du mich satt hast? Glaubst du, ich habe gestern Abend nicht gesehen, wie aufmerksam du gegen diese simple Jenny warst, wie du den ganzen Abend über kein Wort für mich hattest?« »Du bist also eifersüchtig.« »Ich? Nein, weißt du, nicht im geringsten. Ziehst du sie mir vor? Bitte, das rührt mich nicht die Spur.« »So? Du bist nicht eifersüchtig. Das ist unter gewöhnlichen Verhältnissen ein unangenehmer Umstand.« »Unter gewöhnlichen Verhältnissen? Was meinst du damit?« »Ich meine ganz einfach, dass ich dich satt habe, wie du eben selbst gesagt hast.« »Das lügst du. Das hast du nicht.« Sie bewegte die Nasenflügel, zeigte die Zahnspitzen und stach mit den Nähnadeln. »Lass uns von was anderem sprechen«, sagte er. »Was hältst du von Renjelm?« »Sehr viel. Das ist ein netter Bursche und ein feiner Knabe.« »Er hat sich ganz in dich verliebt.« »Wie du schwatzest! Das Schlimmste aber ist, dass er sich mit dir verheiraten will.« »Bitte verschone mich mit solchen Dummheiten.« »Da er aber erst 20 ist, will er warten, bis er deiner würdig wird, wie er sich ausdrückte.« »So ein Narr!« »Mit würdig meint er als Schauspieler anerkannt sein, und das kann er nicht werden, ehe er Rollen bekommt. Kannst du ihm die nicht verschaffen?« Agnes errötete, warf sich in die Sofaecke zurück und zeigte ein paar elegante Stiefletten mit goldenen Trotteln. »Ich krieg ja selbst keine. Du verhöhnst mich.« »Ja, das tue ich.« »Du bist ein Teufel, Gustav, das kannst du mir glauben.« »Vielleicht, vielleicht nicht. Das zu entscheiden ist so schwer. Aber wenn du ein verständiges Mädchen bist...« »Schweig!« Sie nahm ein scharfes Papiermesser vom Tisch und erhob es drohend im Scherz, der wie ernst aussah. »Du bist so schön heute, Agnes«, sagte Falander. »Heute? Was meinst du? Heute? Hast du das früher nicht gesehen?« »Und doch, das habe ich, freilich.« »Warum seufzest du?« »Das tut man immer, wenn man gekneipt hat.« »Darf ich dich ansehen? Sind deine Augen krank?« »Das ist die durchwachte Nacht, meine Liebe.« »Ich werde gehen, dann kannst du Mittagsschlaf halten.« »Geh nicht fort, ich kann doch nicht schlafen.« Ich glaube, ich muss auf alle Fälle gehen. Ich wollte eigentlich nur kommen, um das zu sagen.« Ihre Stimme wurde weich und ihre Augenlider senkten sich langsam wie der Vorhang nach einer Todesszene. Falander antwortete, »Das ist nett, dass du doch gekommen bist, um abzusagen.« Sie stand auf und steckte vorm Spiegel ihren Hut fest. »Hast du Parfüm hier?« fragte sie. »Nein, das habe ich im Theater.« »Du musst dir die Pfeife abgewöhnen. Der Rauch bleibt so schrecklich in den Kleidern hängen.« »Ich will's tun.« Sie beugte sich nieder und knöpfte ihr Strumpfband zu. »Verzeih«, sagte sie und warf einen bittenden Blick auf Falander. »Was denn?« antwortete der mit einer abwesenden Miene, als habe er nichts gesehen. Da die Antwort ausblieb, fasste er Mut, holte tief Atem und fragte, »Wohin willst du gehen?« »Ich will ein Kleid anprobieren.« »Du brauchst also nicht unruhig zu sein«, antwortete sie, wie sie selbst glaubte, ganz unbefangen. Falander aber hörte an den falschen Akzenten, dass es einstudiert war, und er sagte nur, »Dann adieu.« Sie ging auf ihm zu, um sich küssen zu lassen. Er nahm sie in die Arme und drückte sie gegen die Brust, als ob er sie ersticken wolle. Darauf küsste er sie auf die Stirn, führte sie zur Tür, schob sie hinaus und sagte ganz kurz, »Adieu.« Ende von Abschnitt 15.